treibt ein edler Trieb zu dem, was Ehre heißt, und wessen lobbegierger Geist sehnt sich mit dem zu prangen, was man durch Kunst, Verstand und Tugend kann erlangen. Er trete meine Bahn, beherzt mit stets verneuten Kräften an. Was jetzt die junge Hand, ihr muntre Fuß erwirbt, macht, dass das alte Haupt in keiner Schmach und banger Not verdirbt. Der Jugend angewandte Säfte erhalten denn des Alters matte Kräfte, und die in ihrer besten Zeit, wie es den Faulen scheint, in nichts als lauter Mühe und steter Arbeit schweben, die können nach erlangtem Ziel an ihren Saat in stolzer Ruhe leben. Denn sie erfahren in der Tat, dass dir die Ruhe recht gibt.